Fragment 005. Drähte überziehen meinen Kopf. Meine Adern sind Glasfaserkabel. Kameras anstatt Augen. Im Schritt ein USB-Stick. Fortpflanzung im 23. Jahrhundert. Mikroschrauben. Feine Narben. Die Haut, bleich und unzerreißbar, mit einer Teflonbeschichtung. Im Blut zirkuliert Nanotechnologie. Sie gibt mir Unsterblichkeit. Bei jeder Verletzung, in Sekunden wieder funktionsfähig. Lungen, die Gifte und Gase ertragen. Zähne aus Titan. Eine Prothese. Knochen aus Metall, das ich nicht kenne, natürlich mit Legierungen. Welch ein Fortschritt. Welch eine Technologie. Zur besseren Erkennbarkeit. Ein RFID-Chip im Kopf. Kontrolle der Gedanken. Ein Strichcode im Nacken. Zum Sortieren. Eine Zahlenreihe am Unterarm. 98.112. 230.507. 156.306. Hat schon damals funktioniert. Maschinenmensch. Wie weit will ich noch gehen? Zur Verbesserung meines Lebens. Ich nehme noch einen Satz künstlicher Rippen, geklonte Organe, verbessere mich. Verschulde mich. Denn ich bin nicht allein. In meinen Augen ist nicht nur die Seele unsterblich. Mein Körper trotzt der Natur. Widersprüchlich, wenn ich zur Kirche gehe und einen falschen Gott anbete. Ihn um Kapital bete, für neue Technologien. Um eine bessere Arbeit flehe, weil die eine nach 2000 Jahren langweilig geworden ist. Verbesserung meiner Hoffnungen. Maschinell unmöglich. Es hilft nur warten, auf eine bessere Zukunft, in der ich finanziell unabhängig bin. Um das letzte Teil in meinem Körper auszutauschen, mein Herz.